Zeit schwindet, sie verschwindet in der Ewigkeit. Ich lebe für dich und ich sterbe in einer Kammer für mich. Ich werde dich vermissen, doch du wirst nicht einmal davon wissen. Du wirst erst viel später erfahren, dass ich von dieser Erde gegangen bin. Ich wollte mehr, als ich mir jemals hätte zutrauen sollen. Nun muss ich mit meinem Leben dafür zahlen. Der perfekte Mensch wollte ich für dich sein. Doch all meine Scherben, die ich gesammelt habe in aller Zeit, war nur ein billiger Schein. Ich bin nicht perfekt, ich bin nur ein Mensch. Ich bin fragil und eigentlich auch subtil. Niemand hat mich je verstanden, bis all die Menschen um mich herum verschwanden. Sie haben mich verlassen, sie haben mich allein gelassen. Ich wollte sie vermissen, doch musste ich merken, dass sie mir niemals fehlt. Ich bin nun allein und fühle mich klein. Und doch weiß ich ganz genau, dass sie es war, die mir die Zukunft geraubt. Ich will entfliehen, vom Leben wegziehen. Ich will fliegen, durch die Lüfte mich schwingen. Ich könnte die ganze Welt umarmen, wenn ich jetzt nur schon wäre, wo ich sein wollte, wo ich schon seit Jahren sein sollte. Ich will durch die Lüfte ziehen, fremde Ufer sehen, nur das spüren, was ich spüren will. Und ich will fliegen, immer Richtung Ziel, alles um mich herum ist plötzlich still. will entfliehen, vom Leben wegziehen. Ich will fliegen, durch die Lüfte mich schwingen. Ich könnte die ganze Welt umarmen, wenn ich nur schon wäre, wo ich sein wollte, wo ich schon seit Jahren sein sollte. Meine Traumwelt ist zusammengebrochen. Und der Tod kommt langsam angekrochen. Eine langsam wabernde Nebelschwade, schwarz wie die Nacht, kriecht hinauf meine rechte Wade, übernimmt dann auch über meine linke Macht, klettert langsam meinen Körper empor. Es fühlt sich an, als stünde man in einem Moor. Und dann übermannt mich die Macht und flüstert in mein Ohr: Nun wirst du elend zugrunde gehen. Ich werd nun deinen Körper übernehmen. Du wirst niemals mehr einen Schritt tun können. Nur das Fallen werde ich dir noch gönnen. Mit diesen Worten sprang sie in meinen Mund hinein und ich spürte dort ihre Anwesenheit. Es fühlte sich schlimmer an als jede Krankheit. Und dann stolperte ich und fiel über mein eigenes Bein. Nun lieg ich auf dem Boden hier, mein eigener Körper gehorcht nicht mehr mir. Oh, wie hasse ich diese Unfähigkeit. Langsam wird es für die Einsicht Zeit, denn ich weiß, tot lebt es sich besser.